Kundgabe 4325. Empfangen durch Bertha Dudde am 6. und 7.6.1948. Bedeutung der Stimme des Geistes. Nahe am Ziel. Ihr vernehmet die Stimme des Geistes. Wisset ihr, was das bedeutet? Dass ihr der Erdenschwere entrückt seid, so ihr mein Wort in Empfang nehmet, sei es direkt oder durch Mittler, dass ihr euch im Kontakt befindet mit der geistigen Welt, die außerhalb jeglicher Materie ist? Wisset ihr, dass ihr schon nahe am Ziel seid, dass ihr schon fast die Materie überwunden habt, so mein Wort in euer Herz dringt und nicht nur am Ohr vorübergeht? Wisset ihr, dass mein Wort ein Strahl ist aus dem Lichtreich, dass ihr betreten dürfet nach eurem Leibestode, dass ihr also gewürdigt werdet, im geistigen Reich zu weilen, während euer Körper noch erdgebunden ist? Wisset ihr, dass ihr, so ihr mein Wort empfanget, in Verbindung stehet mit mir, eurem Gott und Vater von Ewigkeit, eurem Schöpfer und Erhalter? Dass die Verbindung das Endziel eines jeden Menschen ist und ihr also das Endziel schon erreicht habt, so ihr mein Wort nicht nur mit dem Verstand aufnehmet, sondern es auf euer Herz einwirken lasset? Und unsagbar glücklich dürfet ihr euch schätzen schon auf Erden, denn ihr nehmet spürbar und nachweisbar die Liebeausstrahlung von mir entgegen. Denn ich gebe mich selbst euch hin. Ich gebe euch mein Fleisch und mein Blut, wie ich es verheißen habe. Ich halte mit euch das Abendmahl, weil ihr mir Einlass gewähret habt, als ich an eure Herzenstür anklopfte. Und so seid ihr also meine Gäste, die mir überaus lieb und wert sind. Und ich werde euch alles vorsetzen, was euch Freude macht. Ich werde euch mit geistigen Gütern bedenken, mit Schätzen, die unvergänglich sind und die ihr hinübernehmen dürfet in die Ewigkeit. Ich will euch alles geben, was ihr begehret. Doch ihr werdet nur verlangen, was euch geistig dienet und euch beglückt. Und alle meine Engel und Lichtwesen werden euch zur Verfügung stehen. Sie werden euch Aufklärung geben, so ihr solche verlangt. Und es wird sich euer Wissen mehren, eure Furcht wird schwinden. Ihr werdet das Bewusstsein innigster Verbindung mit mir haben, so ihr mein Wort aufnehmet, denn mein Wort beweiset euch meine Liebe. Mein Wort ist das größte Gnadengeschenk, denn ich selbst bin es, der im Wort unter euch weilt. Ihr nehmet also nicht nur den Ausdruck meiner selbst entgegen, sondern mich selbst nehmet ihr in eure Herzen auf, so ich zu euch rede. Ich habe dann Wohnung genommen in euch, wie ich es euch verheißen habe. Seid ihr dann noch einsam und verlassen? Kann euch irdisch wohl jemand meine Nähe ersetzen? Und wollet ihr dann noch ängstlich und betrübt sein, zaghaft und kleingläubig? Sorget nur dafür, dass ein jedes Wort von mir in euch Wurzeln schlägt, dass es Leben gewinnt, dass ihr es nicht nur leset oder anhöret, sondern es tief in euer Herz eindringen lasset. Lebet so, dass ich in euch wirken kann, dass ihr bald auch das tönende Wort vernehmet, das jeden Zweifel, jede Bangigkeit niederschlägt und euch selig macht. Dann werdet ihr alles hinzugeben bereit sein. Dann wird auch euer Glaube fest und unerschütterlich sein. Dann kann alles an euch herantreten, ohne euch wanken zu machen. Denn ihr fühlt mich, ihr wisset euch in meiner Nähe geborgen und seid voller Liebe zu mir. Es ist mein Wort ein Gnadengeschenk, wofür ihr nicht genug danken könnet. Und ihr sollt mir euren Dank dadurch beweisen, dass ihr es weitertragt in die Welt, dass ihr rastlos tätig seid, es zu verbreiten, dass ihr den Mitmenschen Kunde gebt von meinem Liebeswirken an euch und durch euch an allen Menschen. redet, wo immer sich euch Gelegenheit bietet. Denn die Menschen brauchen Trost und Hilfe in ihrer geistigen Not. Sie brauchen des Weges kundige Führer, die ihr ihnen sein sollet, die ihr mein Wort empfanget direkt oder durch Mittler. Seid nicht lau und gleichgültig in der Arbeit für mich und mein Reich. Lebet mein Wort aus, indem ihr liebetätig seid und geistig und irdisch Hilfe leistet, wo solche benötigt wird. Seid meine Mitarbeiter und danket mir so meine Liebe zu euch, die in meinem Wort zum Ausdruck kommet. Amen.